Abschnitt 11 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seerobbers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Achtes Kapitel, Teil 1. Wir lagen wegen dieser verschiedenen einfältigen Misshelligkeiten beinahe 5 Monate fest, worauf ich gegen Ende März mit dem großen Schiffe unter Segel ging, welches 24 Kanonen und 400 Mann fasste, sowie mit der Schaluppe, die 80 Mann zählte. Wir hielten uns mehr an der afrikanischen Küste, wo wir wechselnden Wind hatten, bis wir den Äquator passierten. Von da segelten wir nach den Malediven, einer berühmten, allen Seefahrern, welche in diese Weltgegend kommen, wohlbekannten Inselgruppe, und umschifften die Insel Ceylon. Hier lagen wir eine Weile, um auf Beute zu lauern, und wir erblickten dort 3 große englisch-ostindische Schiffe, welche von Bengalen aus sich auf dem Heimwege nach England befanden, oder vielmehr nach Bombay und Surate begriffen waren, wo sie zuvor noch Geschäfte abzumachen hatten. Wir näherten uns, hissten eine große englische Flagge samt dem Wipfel auf und legten vor ihnen bei, als beabsichtigten wir sie anzugreifen. Sie wussten geraume Zeit nicht, was sie von uns denken sollten, obgleich sie unsere Farben sahen, und ich glaube, dass sie uns im Anfang für Franzosen hielten. Als sie aber näher kamen, gaben wir ihnen bald zu erkennen, wer wir waren, denn wir ließen an der Spitze unserer Hauptmaststange eine schwarze Fahne mit 2 gekreuzten Dolchen wehen, woraus sie sehen konnten, was sie von uns zu erwarten hätten. Wir entdeckten bald die Wirkung hiervon, denn sie breiteten ihre Flaggen aus und segelten in gerader Linie auf uns zu, als ob sie uns bekämpfen wollten, wobei sie den Wind vom Lande her hatten, der sie uns stark entgegentrieb. Als sie aber sahen, wie stark wir waren, und als sie an uns Kreuzfahrer ganz anderer Art fanden, so machten sie sich mit vollen Segeln wieder auf den Weg. Wären wir herangekommen, so würden wir ihnen einen unerwarteten Willkommengruß gegeben haben, aber so wie die Sache jetzt stand, hatten wir keine Lust, sie zu verfolgen und ließen sie daher aus den Gründen, die ich schon früher erwähnte, weiterziehen. Aber wenn wir diese auch gehen ließen, so lag es doch nicht in unserem Plan, andere ebenso leichten Kaufs davon kommen zu lassen. Gleich am nächsten Morgen sahen wir ein Schiff, das um das Kap Komorin herumfuhr und in derselben Richtung mit uns steuerte. Wir wussten anfänglich nicht, was wir aus ihm machen sollten, weil es das Ufer auf der linken Seite hatte und, wenn wir förmlich Jagd darauf machen wollten, leicht zu irgendeinem Hafen oder eine Bucht einlaufen und uns entwischen konnte. Um nun dies zu verhindern, entsandten wir die Schaluppe, die sich zwischen das Schiff und das Land stellen sollte. Sobald das Schiff dies merkte, machte es sich immer näher ans Land, und als die Schaluppe ihm entgegenfuhr, segelte es mit der größtmöglichen Eile gerade auf das Ufer zu. Die Schaluppe rückte indes immer näher, griff es an und fand, dass es ein Fahrzeug von 10 Kanonen war, von Portugiesen erbaut, aber in den Händen holländischer Handelsleute und mit Holländern bemannt, die von dem persischen Meerbusen nach Batavia entsandt worden waren, um Spezereien und andere Güter von dort zu holen. Die Mannschaft der Schaluppe nahm es und hatte es bereits durchsucht, noch ehe wir dazu kamen. Es führte einige europäische Waren mit sich, dazu eine gute Summe Geldes und etliche Perlen, so dass, obgleich wir nicht der Perlen wegen in den Golf gingen, die Perlen aus dem Golf zu uns kamen und wir einen hübschen Schatz hoben. Es war dies ein reiches Schiff und die Waren hatten, abgesehen von dem Geld und den Perlen, einen sehr bedeutenden Wert. Wir hielten eine lange Beratung, was wir mit der Mannschaft anfangen sollten, denn wenn wir ihr das Schiff zurückgegeben und erlaubt hätten, ihre Fahrt nach Java fortzusetzen, so würden sie die dortige holländische Faktorei, welche bei weitem die stärkste in Indien ist, aufgeschreckt und es uns unmöglich gemacht haben, diesen Weg zu nehmen. Wir beabsichtigten nämlich, diesen Teil der Welt auf unserer Fahrt zu besuchen, waren aber nicht willens, an der großen Bucht von Bengalen nur vorbeizugehen, wo wir vielmehr einen schönen Fang zu machen hofften. Und deshalb wäre es uns höchst ungelegen gewesen, wenn man uns den Weg dahin versperrt hätte. Wir mussten durch die Meerenge von Malaga oder von Sunda, und diese beiden Wege konnten uns sehr leicht abgeschnitten werden. Während wir uns in der großen Kajüte hierüber berieten, besprach unsere Mannschaft dieselbe Sache vor dem Mast, und die Mehrzahl war, wie es schien, dafür die armen Holländer unter die Heringe einzupökeln, das heißt, sie alle miteinander in die See zu werfen. Der arme Quäker William geriet darüber in große Not, kam auf mich zu und sagte zu mir: »Höre einmal, was willst du mit diesen Holländern anfangen, die du an Bord hast?« »Ich weiß kein anderes Mittel, als sie über Bord zu setzen«, sagte ich ihm. »Du weißt, ein Holländer schwimmt wie ein Fisch, und alle unsere Leute hier sind derselben Meinung.« Ich war zwar entschlossen, dies nicht geschehen zu lassen, wollte aber doch hören, was William dazu sagen würde. »Gibt es denn keinen anderen Ausweg?« fragte er, »als sie zu ermorden? Ich bin überzeugt, das kann nicht dein Ernst sein.« »Nein, in der Tat nicht, William«, sagte ich. »Es ist nicht mein Ernst, aber so viel bleibt gewiss. Sie dürfen nicht nach Java kommen und ebenso wenig nach Ceylon.« Während William und ich so sprachen, wurden die armen Holländer von der ganzen Schiffsmannschaft zum Tode verurteilt, und die Leute wurden darüber so hitzig, dass sie einen gewaltigen Lärm erhoben. Ja, als sie hörten, dass William dagegen wäre, schworen einige von ihnen, die Holländer müssten dennoch sterben, und wenn William es nicht zugeben wolle, so würde man ihn mitsamt jenen in die See werfen. Ich fand, dass es an der Zeit sei, meine Macht zu zeigen, bevor sich ihre Blutgier tätlich äußerte. Ich rief daher die Holländer zu mir und sprach ein wenig mit ihnen. Zuerst fragte ich sie, ob sie geneigt wären, mit uns zu ziehen. Zwei von ihnen sagten ja, die übrigen 14 lehnten ab. »Nun gut«, sagte ich, »wohin wollt ihr sonst?« Sie wünschten, nach Ceylon zu gehen. Ich sagte ihnen, ich könne nicht zugeben, dass sie in eine holländische Faktorei gelangten, und setzte ihnen ganz offen meine Gründe auseinander, deren Triftigkeit sie auch nicht bestreiten konnten. Ich ließ sie auch die grausamen, blutigen Pläne unserer Mannschaft wissen, bemerkte aber, dass ich entschlossen sei, sie womöglich zu retten. Und daher sagte ich ihnen, ich wollte sie in irgendeiner englischen Faktorei in Bengalen ans Land setzen oder einem englischen Schiffe mitgeben, dem ich begegnen würde. Aber erst, nachdem ich die Meerenge von Sunda oder Malaga passiert hätte, denn ich würde mir sonst bei meiner Wiederkehr hierher die ganze holländische Macht von Batavia auf den Hals hetzen. Ich könnte also durchaus nicht wünschen, dass die Nachricht von dem Geschehenen vor mir dorthin gelangte, weil sonst alle ihre Handelsschiffe uns aus dem Wege gehen würden. Es kam nun zunächst in Betracht, was wir mit dem Schiffe anfangen sollten. Hierüber bedurfte es jedoch keiner langen Beratung, denn es war nur zweierlei möglich. Entweder man verbrannte es oder man ließ es auf den Strand laufen. Wir wählten das Letztere. Wir banden also das Focksegel mit einer Leine an den Katzenkopf, befestigten das Ruder ein wenig an den Steuerbord, damit es dem Hauptsegel entsprach, und ließen es, ohne dass ein Hund oder eine Katze darin gewesen wäre, laufen. Es stand nicht länger als 2 Stunden an, so sahen wir es gerade an der Küste, ein wenig unter dem Kap Komorin auf den Strand laufen, worauf wir Ceylon umschifften und auf die Küste von Coromandel lossegelten. In der Bucht selbst stießen wir auf eine große Jonke, welche zum Hofe des Moguls gehörte, mit sehr vielen Leuten darauf, die wir für Reisende hielten. Wie es schien, wollten sie in den Ganges fahren und kamen von Sumatra. Das war ein Fang, um welchen man sich wohl einige Mühe geben konnte, denn wir bekamen hier außer anderen Waren, womit wir uns nicht einmal befassen mochten und worunter namentlich Pfeffer war, so viel Gold, dass es beinahe unserer Kreuzfahrt ein Ende bereitet hätte. Denn fast alle meine Leute sagten, wir wären nun reich genug und wollten wieder nach Madagaskar zurückkehren. Allein ich führte noch andere Dinge im Schilde, und als ich mit ihnen sprach und Freund William ebenfalls, so setzten wir ihnen solche goldenen Hoffnungen in den Kopf, dass sie sich bald weiter dazu verstanden, mit uns zu ziehen. Wir steuerten nach Nordnordost und kamen in das große oder stille Meer oder in die Südsee, wo man sagen kann, dass sie sich mit dem Indischen Ozean vereinige. Als wir unter vollem nördlichen Kurse in diese Meere kamen, erreichten wir die größte der philippinischen Inseln, wo unser Geschäft seinen Anfang nahm, denn in einiger Entfernung von Manila nahmen wir 3 japanische Schiffe weg. 2 von ihnen hatten ihren Markt gemacht und segelten mit Muskatnüssen, Gewürznelken, Zimt und allen möglichen europäischen Waren, welche die spanischen Schiffe von Acapulco gebracht hatten, heimwärts. Sie hatten zusammen 38 Tonnen Gewürznelken, 5 oder 6 Tonnen Muskatnüsse und ebenso viel Zimt. Wir nahmen die Spezereien weg, befassten uns aber wenig mit den europäischen Gütern, da wir sie unserer Beachtung nicht für wert hielten. Aber bald darauf bereuten wir es sehr und wurden für künftige Fälle klüger. Das 3. japanische Schiff war unser bester Fang, denn es führte Geld und eine große Menge ungeprägten Goldes an Bord, um solche oben erwähnten Waren einzukaufen. Wir machten es um sein Geld leichter, taten ihm aber sonst kein Leid an, und da wir nicht im Sinne hatten, uns lange hier aufzuhalten, so segelten wir in der Richtung nach China weiter. Ich beabsichtigte, nach der Insel Formosa zu fahren, wo ich Gelegenheit finden könnte, unsere Spezereien und europäischen Waren in bares Geld zu verwandeln. Und dann wollte ich nach Süden umwenden, da die nördlichen Passatwinde sich um diese Zeit wieder einstellen. Sie billigten alle meinen Plan und fuhren bereitwillig weiter, denn abgesehen von den Winden, welche uns vor dem Oktober nicht gestatteten, nach dem Süden zu gehen, hatten wir jetzt ein sehr schweres Schiff, welches gegen 200 Tonnen Waren, worunter einige sehr wertvolle Waren, an Bord führte. Die Schaluppe war ebenfalls ziemlich stark beladen. Wir zogen nun vergnügt weiter und kamen an die Küste von China. Hier befanden wir uns ein wenig in Verlegenheit, denn die englischen Faktoreien waren nicht weit, und wenn wir mit ihnen in Berührung kamen, so konnten wir leicht genötigt werden, mit einigen ihrer Schiffe zu kämpfen, was wir, ob wir uns gleich stark genug dazu fühlten, aus mehreren Gründen nicht wünschten, besonders aber, weil es durchaus nicht für unsere Zwecke passte, bekannt werden zu lassen, wer wir wären, oder dass man überhaupt Leute unseres Schlages an der Küste gesehen hätte. Gleichwohl waren wir genötigt, uns gegen Norden zu halten und so gut die offene See zu behaupten, als es bei der Nähe der Küste von China möglich war. Wir waren noch nicht lange gefahren, als wir eine kleine chinesische Dschonke auftrieben. Diese nahmen wir weg und fanden, dass sie nach der Insel Formosa bestimmt war, aber außer einigem Reis und einem kleinen Quantum Tee keine Waren an Bord hatte. Dagegen befanden sich drei chinesische Kaufleute darauf, und diese sagten uns, sie führen einem großen Schiffe ihres Landes entgegen, welches, von Tonking zurückgekommen, in einem Flusse auf der Insel Formosa läge. Sie wären im Begriffe, mit Seidenstoffen, Musselin, Kattunen und sonstigen chinesischen Erzeugnissen und einigem Gold nach den Philippinen zu segeln und hätten den Auftrag, die Ladung daselbst zu verkaufen und dagegen Spezereien und europäische Güter anzuhandeln. Dies passte sehr gut in unseren Plan, zumal da wir entschlossen waren, das Seeräuberhandwerk aufzugeben und Kaufleute zu werden. Wir teilten ihnen daher mit, welche Waren wir an Bord hätten und dass wir, wenn sie die Ladung, welche sie umzusetzen wünschten, oder ihre Kaufleute auf unser Schiff brächten, Geschäfte mit ihnen machen wollten. Sie erklärten sich nicht abgeneigt, mit uns zu handeln, obgleich sie äußerst eingeschüchtert und misstrauisch waren, was ihnen auch nicht übel zu nehmen war, denn wir hatten sie ja bereits ausgeplündert. Auf der anderen Seite waren wir ebenso misstrauisch wie sie und höchst unschlüssig, was wir tun sollten. Aber William, der Quäker, brachte eine Art Tauschhandel zustande. Er kam zu mir und sagte, er glaube, dass die Kaufleute wie ehrliche Menschen aussehen, welche es redlich meinten. Und außerdem, fügte er hinzu, ist es ihr eigener Vorteil, jetzt ehrlich zu sein, denn da sie wissen, auf welche Weise wir zu den Waren gekommen sind, die wir an sie vertauschen wollen, so wissen sie auch, dass sie auf schöne Prozente rechnen dürften. Überdies erspare es ihnen die ganze Reise, denn da die südlichen Passatmänner noch immer andauerten, so könnten sie, wenn sie mit uns gehandelt hätten, mit ihrer Fracht sogleich nach China zurückkehren. Wir erfuhren zwar nachher, dass sie nach Japan gehen wollten, aber dies war ganz gleich, denn auf diese Art ersparten sie sich eine Reise von wenigstens 8 Monaten. Aus diesen Gründen nun, meinte William, dürften wir ihnen wohl trauen, denn ich will mich ebenso gern einem Manne anvertrauen, den sein Vorteil zur Ehrlichkeit gegen mich verbindet, als einem Manne, den seine Grundsätze dazu verpflichten. Übrigens schlug William vor, wir sollten 2 von den Kaufleuten als Geiseln an Bord behalten, einen Teil unserer Waren auf ihr Fahrzeug laden und den dritten mit denselben in den Hafen gehen lassen, wo ihr Schiff lag. Wenn er dann die Spezereien abgesetzt hätte, so sollte er solche Dinge, über deren Austausch man sich geeinigt hätte, dagegen zurückbringen. Dies wurde beschlossen und William wagte es, mit den Chinesen zu gehen. Ein Unterfangen, zu dem ich selbst nicht den Mut gehabt hätte. Auch wollte ich es ihm ausreden. Alarm ihr blieb fest bei seinem Satze, es sei ihr eigenes Interesse, ihn redlich zu behandeln. Mittlerweile ankerten wir an einer kleinen Insel und begannen für unseren Freund William schon besorgt zu werden, denn sie hatten versprochen, in 4 Tagen zurückzukommen. Endlich sahen wir nach Ablauf dieser Zeit 3 Schiffe auf uns zukommen. Anfangs waren wir sehr überrascht, da wir nicht wussten, was sie im Schilde führten, und fingen bereits an, uns in den Verteidigungszustand zu setzen. Als sie aber näher kamen, waren wir bald beruhigt, denn auf dem ersten Schiffe, worauf William fuhr, wehte eine Friedensflagge. In wenigen Stunden ankerten sie und William kam auf einem kleinen Boote zu uns in Begleitung des chinesischen Kaufmanns und 2 anderer Kaufleute, welche eine Art Unterhändler für die übrigen zu sein schienen. Er erzählte uns nun, wie höflich man ihm begegnet wäre, wie sie ihn mit aller erdenklichen Freundschaft und Offenheit behandelt und ihm nicht nur den Wert seiner Spezereien und den übrigen Waren ausbezahlt, sondern auch das Schiff wieder mit solchen Waren beladen hätten, die wir, wie er wisse, einzutauschen wünschten. Nachher hätten sie sich entschlossen, mit dem großen Schiffe den Hafen zu verlassen und bei uns anzulegen, so dass wir mit ihnen Geschäfte machen könnten, welche wir wollten. Er habe ihnen übrigens, fügte William hinzu, in unserem Namen versprochen, dass wir keine Gewalt gegen sie gebrauchen und keines ihrer Schiffe zurückbehalten würden, wenn wir unsere Geschäfte mit ihnen abgeschlossen hätten. Ich erwiderte ihm hierauf, wir wollten uns bemühen, sie an Höflichkeit zu überbieten und die von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten aufs Strengste zu erfüllen. Zum Beweise dafür ließ ich nun sogleich ebenfalls eine weiße Flagge auf dem Hinterteile unseres großen Schiffes aufpflanzen, welche das verabredete Signal war. Das dritte Fahrzeug, das mit ihnen kam, war eine Art Barke, wie sie in diesen Gegenden gebräuchlich sind. Sie war auf die Nachricht von unseren Handelsabsichten gekommen, um mit uns Geschäfte zu machen. Sie enthielt eine Menge Gold und einige Vorräte an Lebensmitteln, die uns sehr erwünscht kamen. Kurz, wir handelten mit diesen Leuten auf der offenen See und boten wirklich einen sehr guten Markt, indem wir ihnen auch die Diebsprozente bewilligten. Wir verkauften hier mehr als 60 Tonnen Spezereien, hauptsächlich Gewürznecken und Muskatnüsse, und über 200 Ballen europäischer Waren wie Leinwand und Wollsachen. Da indes eine Zeit kommen konnte, wo wir selbst solche Artikel benötigen würden, so behielten wir eine gute Menge englischer Stoffe, Tücher und so weiter für uns zurück. Doch um mich kurz zu fassen, es genügt zu bemerken, dass sich die Summe, die wir in diesem glänzenden Geschäft erhielten, auf mehr als 50.000 Unzen guten Gewichts belief. Als wir unseren Tauschhandel beendigt hatten, gaben wir die Geiseln zurück und schenkten den drei Kaufleuten zur Entschädigung für das, was wir ihnen genommen, etwa 12 Zentner Muskatnüsse und ebenso viel Gewürznelken, nebst einem hübschen Geschenk an europäischer Leinwand und anderem Zeug, so dass sie äußerst vergnügt von uns Abschied nahmen. Jetzt erzählte mir William, er habe an Bord des japanischen Schiffes einen japanischen Priester getroffen, der einige Worte Englisch mit ihm gesprochen und auf seine Fragen, wo er diese Worte gelernt, ihm die Antwort gegeben habe, es seien in seinem Lande 13 Engländer. Es könne über ihre Abkunft kein Irrtum sein, da sie sich gegen ihn selbst als Angehörige dieses Landes ausgegeben hätten. Dem Berichte des Priesters zufolge wären sie die einzigen Überreste von 32 Mann, welche sich, nachdem ihr Schiff in einer Sturmnacht auf einem großen Felsen gestrandet sei, auf der nördlichen Seite von Japan ans Land gerettet hätten. Die übrigen wären alle ertrunken. Man habe sie sehr freundlich aufgenommen, Häuser für sie gebaut, ihnen Land gegeben, damit sie es bepflanzten, und jetzt lebten sie unter ihnen. Er sagte, er gehe häufig zu ihnen, um sie zu überreden, den Gott der Japaner anzubeten, vermutlich einen Götzen, den sie selbst gemacht, was sie aber undankbar verweigerten. Ich fragte William, warum er sich nicht erkundigt hätte, woher sie gekommen wären. »Ich tat es«, entgegnete er, »denn wie konnte ich es anders als höchst auffallend finden, ihn von Engländern auf der nördlichen Seite von Japan sprechen zu hören?« »Gut«, sagte ich, »und welche Auskunft gab er dir darüber?« »Eine Antwort«, versetzte William, »welche dich und alle Welt nach dir, die es zu hören bekommt, in Erstaunen setzen wird und mich zu dem Wunsche veranlasst, du möchtest nach Japan segeln und sie aufsuchen.« Hier, sagte er weiter, indem er ein kleines Buch herauszog, worin auf einem Stückchen Papier von englischer Hand deutliche englische Worte geschrieben standen. Hier, ich habe es so bekommen. Wir kamen von Grönland und vom Nordpol. Dies setzte uns wirklich alle in das höchste Erstaunen und besonders diejenigen von unseren Matrosen, welche von den endlosen Versuchen wussten, die von Europa aus sowohl von Engländern als von Holländern gemacht worden sind, um eine Straße von dort aus in jene Weltgegend zu entdecken. Da nun William ernstlich darauf drang, die Nordküste zu besuchen, um diese armen Leute zu befreien, so gelang es ihm auch, die Schiffsmannschaft für seinen Plan zu gewinnen, und wir fassten einstimmig den Beschluss, in Formosa an Land zu gehen, um diesen Priester aufzusuchen und über die weiteren Umstände Nachrichten einzuziehen. Daraufhin segelte die Schaluppe sogleich fort, aber als sie dahin kam, waren die Schiffe schon wieder abgefahren. Dies machte unseren Nachforschungen ein Ende und brachte die Menschheit vielleicht um eine der größten Entdeckungen, welche jemals in der Welt zum Besten des ganzen Menschengeschlechtes gemacht worden sind oder noch gemacht werden können. William war so verdrießlich über die Vereitelung dieses Planes, dass er ernstlich in uns drang, nach Japan zu segeln und diese Leute ausfindig zu machen. Er sagte uns, wenn es sich auch um weiter nichts handelte, als 13 arme, ehrliche Teufel aus einer Gefangenschaft zu befreien, aus der sie sonst keine Erlösung zu erwarten hätten, und von wo sie vielleicht früher oder später von den barbarischen Einwohnern im Interesse ihres Götzendienstes ermordet würden, so wäre dies schon eine lohnende Mühe, und wir könnten dadurch einigermaßen das Unheil wieder gut machen, das wir in der Welt angerichtet hätten. Allein wir, denen unsere Missetaten durchaus nicht schwer auf dem Herzen lasteten, ließen es uns noch weniger einfallen, zur Sühnung derselben etwas Gutes tun zu wollen, und er fand, dass Redensarten dieser Art bei uns sehr wenig fruchteten. Sodann drang er aufs Ernstlichste in uns, wir möchten ihm die Schaluppe überlassen, damit er selbst hinfahren könne, worauf ich ihm erklärte, dass ich ihm nicht im Wege sein wolle. Als er aber auf die Schaluppe zu sprechen kam, wollte niemand von der Mannschaft mit ihm gehen. Dies war auch ganz natürlich. Sie hatten ihren Anteil an den Gütern auf dem großen Schiffe, sowohl als an denen in der Schaluppe, und der Wert derselben war so groß, dass sie unter keinen Umständen das Schiff verlassen wollten. Und so sah sich denn der arme William zu seinem großen Schmerze genötigt, seinen Plan aufzugeben. Ende von Abschnitt 11.